faust. Der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe vierter akt hochgebirg diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe vierter akt hochgebirg starke zackige felsengipfel eine wolke zieht herbei lehnt sich an senkt sich auf eine vorstehende platte herab sie teilt sich faust tritt hervor der einsamkeiten tiefste schauend unter meinem fuß betret ich wohlbedächtig dieser gipfel saum entlassend meiner wolke tragwerk die mich sanft an klaren tagen über land und meer geführt sie löst sich langsam nicht zerstiebend von mir ab nach osten strebt die masse mit geballtem zug ihr strebt das auge staunend in bewundrung nach sie teilt sich wandelnd wogenhaft veränderlich doch will sich's modeln ja das auge trügt mich nicht auf sonnbeglänzten pfühlen herrlich hingestreckt zwar riesenhaft ein göttergleiches fraungebild ich seh's junonen ähnlich ledan Helenen, wie majestätisch lieblich mir's im Auge schwankt. Ach, schon verrückt sich's, formlos breit und aufgetürmt, ruht es in Osten, fernen Eisgebirgen gleich, und spiegelt blendend flüchtiger Tage großen Sinn. Doch mir umschwebt ein zarter, lichter Nebelstreif noch Brust und Stirn, erheiternd, kühl und schmeichelhaft. Nun steigt es leicht und zaudernd hoch und höher auf, fügt sich zusammen, täuscht mich ein entzückend Bild, als jugenderstes, längst entbehrtes, höchstes Gut, des tiefsten Herzens früheste Schätze quellen auf, Aurorens Liebe leichten Schwungs bezeichnet's mir, den schnell empfundnen ersten, kaum verstandnen Blick, der, festgehalten, überglänzte jeden Schatz. Wie Seelenschönheit steigert sich die holde Form, löst sich nicht auf, erhebt sich in den Äther hin und zieht das Beste meines Innern mit sich fort. Ein Siebenmeilenstiefel tappt auf, ein anderer folgt alsdann. Mephistopheles steigt ab, die Stiefel schreiten eilig weiter. Mephistopheles, das heiß ich endlich vorgeschritten. Nun aber sag, was fällt dir ein? Steigst ab in solcher Gräuel mitten, im gräßlich gähnenden Gestein? Ich kenn es wohl, doch nicht an dieser Stelle, denn eigentlich war das der Grund zur Hölle. Faust, es fehlt dir nie an närrischen Legenden, fängst wieder an, dergleichen auszuspenden. Mephistopheles, ernsthaft, als Gott der Herr, ich weiß auch wohl, warum uns aus der Luft in tiefste Tiefen bannte, da wo zentralisch glühend um und um ein ewig feuer flammend sich durchbrannte, wir fanden uns bei allzugroßer hellung in sehr gedrängter, unbequemer stellung. Die teufel fingen sämtlich an zu husten, von oben und von unten auszupusten. Die hölle schwoll von schwefelstank und säure, das gab ein gas, das ging ins ungeheure, so daß gar bald der länder flache kruste, so dick sie war, zerkrachend bersten mußte. Nun haben wir's an einem andern zipfel, was ehmals grund war, ist nun gipfel. Sie gründen auch hierauf die rechten lehren, das unterste ins oberste zu kehren. Denn wir entrannen knechtisch heißer gruft ins übermaß der herrschaft freier luft. Ein offenbar geheimnis, wohl verwahrt, und wird nur spät den völkern offenbart. Epheser 6, 12. Faust. Gebirgesmasse, bleibt mir edel stumm, ich frage nicht, woher und nicht warum. Als die Natur sich in sich selbst gegründet, da hat sie rein den Erdball abgeründet, der Gipfel sich, der Schluchten sich erfreut und Fels an Fels und Berg an Berg gereiht. Die Hügel dann bequem hinabgebildet, mit sanftem Zug sie in das Tal gemildet. Da grün's und wächst's, und um sich zu erfreuen, bedarf sie nicht der tollen Strudeleien. Mephistopheles. Das sprecht ihr so, das scheint euch sonnenklar, doch weiß es anders, der zugegen war. Ich war dabei, als noch da drunten siedend der Abgrund schwoll und strömend Flammen trug. Als Molochs Hammer Fels an Felsen schmiedend Gebirgestrümmer in die Ferne schlug. Noch starrt das Land von fremden Zentnermassen. Wer gibt Erklärung solcher Schleudermacht? Der Philosoph, er weiß es nicht zu fassen, da liegt der Fels, man muß ihn liegen lassen. Zu Schanden haben wir uns schon gedacht, das treu gemeine Volk allein begreift und lässt sich im Begriff nicht stören. Ihm ist die Weisheit längst gereift, ein Wunder ist's, der Satan kommt zu Ehren. Mein Wandrer hinkt an seiner Glaubenskrücke zum Teufelsstein, zur Teufelsbrücke. Faust. Es ist doch auch bemerkenswert zu achten, zu sehen, wie Teufel die Natur betrachten. Mephistopheles. Was geht mich's an, Natur sei, wie sie sei? Es ist Ehrenpunkt, der Teufel war dabei. Wir sind die Leute, Großes zu erreichen, Tumult, Gewalt und Unsinn, sieh das Zeichen. Doch dass ich endlich ganz verständlich spreche, gefiel dir nichts an unserer Oberfläche. du übersahst in ungemeßnen weiten die reiche der welt und ihre herrlichkeiten. Matthäus 4. Doch ungenügsam wie du bist, empfandest du wohl kein Gelüst. Faust. Und doch ein großes zog mich an, errate. Mephistopheles. Das ist bald getan. Ich suchte mir so eine Hauptstadt aus, im Kerne Bürgernahrungsgraus, krummenge Gäßchen, spitze Giebeln, beschränkten Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln, Fleischbänke, wo die Schmeißen hausen, die fetten Braten anzuschmausen. Da findest du zu jeder Zeit gewiss Gestank und Tätigkeit. Dann weite Plätze, breite Straßen, vornehmen Schein sich anzumaßen. Und endlich, wo kein Tor beschränkt, Vorstädte grenzenlos verlenkt. Da freut ich mich an Rollekutschen, am lärmigen Hin- und Widerrutschen, am ewigen Hin- und Widerlaufen zerstreuter Ameiswimmelhaufen. Und wenn ich führe, wenn ich ritte, erschien ich immer ihre Mitte, von hunderttausenden verehrt. Faust. Das kann mich nicht zufrieden stellen. Man freut sich, dass das Volk sich mehrt, nach seiner Art behaglich nährt, sogar sich bildet, sich belehrt, und man erzieht sich nur Rebellen. Mephistopheles. Dann bau dich grandios, mir selbst bewusst, am lustigen Ort ein Schloss zur Lust. Wald, Hügel, Flächen, Wiesenfeld, zum Garten prächtig umbestellt. Vor grünen Wänden sammet Matten, Schnurwege, kunstgerechte Schatten. Kaskadensturz durch Fels zu Fels gepaart und Wasserstrahlen aller Art. Ehrwürdig steigt es dort, doch an den Seiten da zischt's und picht's in tausend Kleinigkeiten. Dann aber ließ ich allerschönsten Frauen vertraut bequeme Häuslein bauen. Verbrächte da grenzenlose Zeit in allerliebst geselliger Einsamkeit. Ich sage Frauen, denn ein für allemal denk ich die Schönen im Plural. Faust. Schlecht und modern, Sardanapal. Mephistopheles. Errät man wohl, wornach du strebtest? Es war gewiss erhaben kühn, der du dem Mond um so viel näher schwebtest, dich zog wohl deine Sucht dahin. Faust. Mitnichten, dieser Erdenkreis gewährt noch Raum zu großen Taten, Erstaunenswürdiges soll geraten, ich fühle Kraft zu kühnem Fleiß. Mephistopheles. Und also willst du Ruhm verdienen, man merkt's, du kommst von Heroinen. Faust. Herrschaft gewinn ich, Eigentum, die Tat ist alles, nichts der Ruhm. Mephistopheles. Doch werden sich Poeten finden, der Nachwelt deinen Glanz zu künden, durch Torheit, Torheit zu entzünden. Faust. von allem ist dir nichts gewährt, was weißt du, was der mensch begehrt, dein widrig wesen bitterscharf, was weiß es, was der mensch bedarf? mephistopheles. Geschehe denn nach deinem willen, vertraue mir den umfang deiner grillen. Mein aug war aufs hohe meer gezogen, es schwoll empor, sich in sich selbst zu türmen, dann ließ es nach und schüttelte die wogen, des flachen ufers breite zu bestürmen. Und das verdroß mich, wie der Übermut den freien Geist, der alle Rechte schätzt, durch leidenschaftlich aufgeregtes Blut ins Missbehagen des Gefühls versetzt. Ich hielt's für Zufall, schärfte meinen Blick, die Woge stand und rollte dann zurück, entfernte sich vom stolz erreichten Ziel, die Stunde kommt, sie wiederholt das Spiel. Mephistopheles, ad spectatores, das ist für mich nichts Neues zu erfahren, das kenn ich schon seit 100.000 Jahren. Faust, leidenschaftlich fortfahrend, sie schleicht heran an abertausend Enden, unfruchtbar selbst, Unfruchtbarkeit zu spenden. Nun schwillt's und wächst und rollt und überzieht der Wüstenstrecke widerlich Gebiet. Da herrschet Well auf Welle Kraft begeistet, zieht sich zurück, und es ist nichts geleistet. Was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte, zwecklose Kraft unbändiger Elemente. Da wagt mein Geist, sich selbst zu überfliegen. Hier möcht ich kämpfen, dies möcht ich besiegen. Und es ist möglich, flutend wie sie sei, an jedem Hügel schmiegt sie sich vorbei. Sie mag sich noch so übermütig regen, geringe Höhe ragt ihr stolz entgegen, geringe Tiefe zieht sie mächtig an. Doch fasst ich schnell im Geiste Plan auf Plan. Erlange dir das köstliche Genießen, das herrische Meer vom Ufer auszuschließen, der feuchten Breite Grenzen zu verengen und weit hinein sie in sich selbst zu drängen. Von Schritt zu Schritt wußt ich mir's zu erörtern. Das ist mein Wunsch, den wage zu befördern. Trommeln und kriegerische Musik im Rücken der Zuschauer, aus der Ferne von der rechten Seite her. Mephistopheles, wie leicht ist das, hörst du die Trommeln fern? Faust, schon wieder Krieg, der Kluge hört's nicht gern. Mephistopheles, Krieg oder Frieden, klug ist das Bemühen, aus jedem Umstand seinen Vorteil ziehen. Man passt, man merkt auf jedes günstige Nu. Gelegenheit ist da, nun, Fauste, greife zu. Faust, mit solchem Rätselkram verschone mich. Und kurz und gut, was soll's, erkläre dich. Mephistopheles, auf meinem Zuge blieb mir nicht verborgen, der gute Kaiser schwebt in großen Sorgen. Du kennst ihn ja, als wir ihn unterhielten, ihm falschen reichtum in die hände spielten, da war die ganze welt ihm feil. Denn jung ward ihm der thron zuteil, und ihm beliebt es, falsch zu schließen. Es könne wohl zusammengehn und sei recht wünschenswert und schön, regieren und zugleich genießen. Faust. Ein großer Irrtum, wer befehlen soll, muß im Befehlen Seligkeit empfinden. Ihm ist die Brust von hohem Willen voll, doch was er will, es darf's kein Mensch ergründen. Was er den Treusten in das Ohr geraunt, es ist getan und alle Welt erstaunt. So wird er stets der Allerhöchste sein, der Würdigste. Genießen macht gemein. Mephistopheles. So ist er nicht, er selbst genoss, und wie? Indes zerfiel das Reich in Anarchie, wo groß und klein sich kreuz und quer befehdeten und Brüder sich vertrieben, töteten, Burg gegen Burg, Stadt gegen Stadt, Zunft gegen Adel, Fehde hat. Der Bischof mit Kapitel und Gemeinde, was ich nur ansah, waren Feinde. In Kirchen Mord und Totschlag, vor den Toren ist jeder Kauf und Wandersmann verloren. Und allen wuchs die Kühnheit nicht gering, denn Leben hieß sich wehren. Nun, das ging. Faust. Es ging, es hinkte, fiel, stand wieder auf, dann überschlug sich's, rollte plump zuhauf. Mephistopheles. Und solchen Zustand durfte niemand schelten, ein jeder konnte, jeder wollte gelten. Der Kleinste selbst, er galt für voll. Doch war's zuletzt den Besten allzu toll. Die Tüchtigen, sie standen auf mit Kraft und sagten, Herr ist, der uns Ruhe schafft. Der Kaiser kann's nicht, will's nicht. Lasst uns wählen den neuen Kaiser, neu das Reich beseelen, indem er jeden sicher stellt in einer frisch geschaffnen Welt, Fried und Gerechtigkeit vermählen. Faust. Das klingt sehr pfiffig. Mephistopheles. Pfaffen waren's auch, sie sicherten den wohlgenährten Bauch. Sie waren mehr als andere beteiligt. Der Aufruhr schwoll, der Aufruhr ward geheiligt, und unser Kaiser, den wir froh gemacht, zieht sich hierher, vielleicht zur letzten Schlacht. Faust. Er jammert mich, er war so gut und offen. Mephistopheles. Komm, sehn wir zu, der Lebende soll hoffen. Befrein wir ihn aus diesem engen Tale. Einmal gerettet ist's für tausend Male. Wer weiß, wie noch die Würfel fallen, und hat er Glück, so hat er auch Vasallen. Sie steigen über das Mittelgebirg hinüber und beschauen die Anordnung des Heeres im Tal. Trommeln und Kriegsmusik schallt von unten herauf. Mephistopheles. Die Stellung seh ich, gut ist sie genommen. Wir treten zu, dann ist der Sieg vollkommen. Faust. Was kann da zu erwarten sein? Trug, Zauberblendwerk, hohler Schein. mephistopheles kriegslist um schlachten zu gewinnen befestige dich bey großen sinnen indem du deinen zweck bedenkst erhalten wir dem kaiser thron und lande so kniest du nieder und empfängst die lehn von grenzenlosem strande schon manches hast du durchgemacht nun so gewinn auch eine schlacht mephistopheles nein du gewinnst sie dieses mal bist du der obergeneral das wäre mir die rechte höhe da zu befehlen wo ich nichts verstehe mephistopheles laß du den generalstab sorgen und der feldmarschall ist geborgen kriegsunrat hab ich längst verspürt den kriegsrat gleich voraus formiert aus urgebirgs urmenschenkraft wohl dem der sie zusammenrafft was seh ich dort was waffen trägt hast du das bergvolk aufgeregt mephistopheles nein aber gleich herrn peters quenz vom ganzen praß die quintessenz die drei gewaltigen treten auf samuel 2:23-8 mephistopheles da kommen meine bursche ja du siehst von sehr verschiedenen jahren verschiedenem kleid und rüstung sind sie da du wirst nicht schlecht mit ihnen fahren ad spectatores es liebt sich jetzt ein jedes kind den harnisch und den ritterkragen und allegorisch wie die lumpen sind sie werden nur um desto mehr behagen raufebold jung leicht bewaffnet bunt gekleidet wenn einer mir ins auge sieht werd ich ihm mit der faust gleich in die fresse fahren und eine memme wenn sie flieht faß ich bei ihren letzten haaren habe bald männlich wohl bewaffnet reich gekleidet so leere händel das sind possen damit verdirbt man seinen tag im nehmen sei nur unverdrossen nach allem andern frag hernach halte fest bejaht stark bewaffnet ohne gewand damit ist auch nicht viel gewonnen bald ist ein großes gut zerronnen es rauscht im lebensstrom hinab zwar nehmen ist recht gut doch besser ist's behalten laß du den grauen kerl nur walten und niemand nimmt dir etwas ab sie steigen all zusammen tiefer ende von vierter akt hochgebirg